vollendeten, vollkommen erwachten. Ehre den Erhabenen, vollendeten, vollkommen erwachten. Ehre dem Erhabenen, vollendeten, vollkommen erwachten. Samanta Chakravali Su Atra Gacchantu Devata Satamma Munirajasa Sunantu Sa Kartate chantale ke vimane dipe ratte chakame tarvanakahane kehavatumni kete bumma chayantu deva Jalatala visame yakka gandapanaka Titanta santikeyam munivaravachanam sadavome sunantu Mutta Devas und Menschen, ein Buddha, ein Erhabener. wohl verkündet ist vom Erhabenen die Lehre, hier und jetzt sichtbar, zeitlos lernt ein sie selbst zu schauen. Sie führt hinüber, von Weisen persönlich zu erfahren. Gut nachgefolgt ist die Gemeinschaft der Schüler des Erhabenen. Sie ist auf geradem Weg gefolgt. Sie ist dem rechten Weg gefolgt. Sie ist ihm meisterlich gefolgt. Das sind die vier Paare edler Menschen, acht edle Individuen. Es ist die Gemeinschaft der Schüler des Erhabenen, würdig der Gabe, würdig der Gastfreundschaft, würdig der Spende, würdig der Respekterweisung, unübertreffliches Verdienstfeld für die Welt. Evam me sutam ekam samayam bhagava savatiyam viharati jetavane anathapindikasa arame atako anyatara devata abhikantaya ratiya abhikantavanna kevalakappam jetavanam obhasetva yena bhagavate upasankami upasankamitva bhagavanta abhivadetva ekamantam atasi ekamantam titako sa devata bhagavantam gataya ajapasi bahu deva manussacha mangalani achintayum akankramana suttana bruhi mangalamuttamam asevanacha balanam panditanancha sevana pujacha pujaniyanam etam mangalamuttamam patirupadesavasocha pupecha katapunyata atta samma paridicha etam mangalamuttamam bahu satchancha simpancha vinayocha susikito subhasitaccha yavacha etam mangalamuttamam mata pitu pattanam buddha darasa sangaho anapuracha kammanta etam mangalamuttamam dānañca dhammacariya ca ñātakānañca saṅgho anavacchāni kammāni etam mangalamuttamam ārati virati pāpa majjapāna ca saṅyamo appamādo ca dhammesu etam mangalamuttamam garbho ca nivāto ca santurti ca katanyuta kālena dhamma savanam etam mangalamuttamam kanti ca sovacca satta samarnanam ca dasanam kālena dhamma sakaccha etam mangalamuttamam tapo ca brahmachariyam ca ariyasanchana rasanam nimma

Cena Suvatti Hotu Kayam Viragam Amatam Panitam Yattat Jagasakya Muni Samahito Natena Dhammena Samatti Kimchi Idampi Dhamme Ratanam Panitam Etena Sacchena Suvatti Hotu Yam Buddha Setto Parivanna Isuchin Samadhimana Tarikanyamahu Samadhinatena Samona Vichati Dampi Dhamme Ratanam Panita Etena Sacchena Suvatti Hotu Ye pukala atta satam pasatta chattari eta niyukani honti te dakkineya sugatassa savaka ete sudinnani mahapalani idampi sange ratanam panita Etena Sacchena Suvatti Hotu Yesuppayutta Manasadalvena Nikamino Gotama Sasanamhi Te Patti Patta Amatan Vigaya Lata Mudani Putin Gunjamana Idampi Sange Ratanam Panita Etena Sacchena Suvatti Hotu Yatindakilo Patavim Sitosi Yachatupi Vati Vihasampakampiyo Tatupamansa Purisam Vadami Yo Ariya Sanchani Avecha Pasati Idampi Sange Ratanam Panita Etena Sacchena Suvatti Hotu Ye Ariya Sacchani Vibhavayanti Gambhira Panyena Sudesitani Kinchapite Honti Pusappamatta Nate Bhavan Attramamadiyanti Idampi Sange Ratanam Panitam Etena Sacchena Suvatti Hotu Sahavasadasana Sampradaya Ayasu Dhamma Jahita Bhavanti Sakkaya Ditti Vichikichitancha Silabhatan Vapiyadatti Kinchi Chatu Apaye Ichavipamurto Chachavitanani Abhapokatum Idampi Sange Ratanam Panita Etena Sacchena Suvatti Hotu Kinchapi Sukamman Karoti Papakam Kayena Vacha Udachetasava Abhosotasa Patinchadaya Abhapatadita Padasa Buddha Idampi Sange Ratanam Panita Etena Sacchena Suvatti Hotu Vanakka Gumbe Yata Pussitakki Kimhanamase